Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen zum zweiten Teil der heutigen Soundcheck-Folge. Um kleine Ewigkeiten zwischen Elektronik und Rock geht's heute Nacht und am Mikrofon ist weiterhin Michael Frank. We stand. got peace, I got happiness. You can have it too. Das war das 16-minütige Titelstück eines Doppelalbums mit Live- und Studioaufnahmen der Chambers Brothers. Im Dezember 1969 erschien das Doppelalbum Love, Peace and Happiness, heißt es. Psychedelisch angehauchte Musik und lange Stücke gab es zwar nach wie vor zuhauf, aber Gegentrends waren 1969 längst ausgerufen worden und auch Weltveränderungsoptimismus und oder Hippie-Romantik hat 1968 und 69 schon an Strahlkraft verloren, trotz des angeblichen oder tatsächlichen Love, Peace and Music Festivals von Woodstock. Die Attentate auf Robert Kennedy und Martin Luther King, der scheinbar kein Ende nehmende Vietnamkrieg, die Morde der Manson-Clique im Sommer 69, das Desaster des Altamont Festivals just im Veröffentlichungsmonat des Albums, die Spitze eines Eisbergs hässlicher Realitäten. Heute wirkt für viele das Motto Love, Peace and Happiness, der Glaube an die Möglichkeit friedvollen Zusammenlebens der Mehrheit der Erdbevölkerung, naiv. Im künstlerischen Kontext schlimmstenfalls auch als opportunistisches Fähnchenschwinken seitens Band und oder Vermarktungsstrategien der Plattenfirmen. Bei den Chambers Brothers kommen mir diese Zweifel nie. Was sie auf der Innenseite des aufklappbaren Covers der Doppel-LP zum Thema Love, Peace and Happiness schreiben, ist schlicht rührend. Und dann ist da ja auch noch die Kraft der Musik. Die 16 Minuten des Titelsongs Love, Peace and Happiness sind natürlich an bekannte Vorläufer mit Überlänge angelehnt, aber diese Mischung aus mehrstimmigem Gospel- und Soulgesang und psychedelischem Rock klingt in meinen Ohren noch immer ziemlich einzigartig. George Clinton hin oder Sly Stone her. Die Chambers Brothers sind seit Ende der 70er Jahre nur noch Spezialisten ein Begriff. Das letzte Album der Band erschien 1977, Schlagzeuger Brian Keenan starb schon 1989 an einem Herzinfarkt. Das letzte Lebenszeichen, das ich von den Chambers Brothers mitbekam, war eine Tournee von diversen Musikern, an der Lester Chambers 2003 teilnahm. Tell Us the Truth hieß die Tournee, und unter dem Motto Tell Us the Truth versammelten sich anno 2003 Country- und Western-Dissidenten wie Steve Earle, R.E.M.-Mitglied Mike Mills und eben auch Lester Chambers. Laut CD-Booklet war diese Tour nicht nur als Konzerttournee angelegt, sondern auch als Medium von Bildungsarbeit. Die Unzufriedenheit mit der Situation in den USA war Auslöser des Unternehmens, dessen Ziel es ist, Themen wie ökonomische und ökologische Gerechtigkeit, Demokratie und die Notwendigkeit einer Reform der Medienwelt vermehrt auf die politische Agenda des Landes zu bringen. Drei Konzerte dieser Tournee sind auf der DVD und CD Tell Us the Truth dokumentiert, und eben auch Lester Chambers ist mit dabei. Aber zurück zu dem Chambers Brothers Doppelalbum Love, Peace and Happiness. Mitte der 90er Jahre wurde es auf CD zwar wieder veröffentlicht, allerdings warnen Stimmen im Internet vor der Tonqualität dieser CD-Edition. Hier im Soundcheck vom Deutschlandfunk war gerade die Vinyl-LP zu hören. Lauter Stücke mit sogenannter Überlänge gibt's heute Nacht noch bis 3 Uhr. Auch die nächste Musik entstand anno 1969. war Musik von einer jungen Band aus London mit Vorliebe für unter anderem ungerade Taktarten, die Jimi Hendrix Experience, The Nice, Soft Machine und Komponisten wie Igor Strawinsky und Johann Sebastian Bach. Tatsächlich waren gerade Ausschnitte aus dem Choralvorspiel zu Durch Adams Fall ist ganz verderbt von Bach in den wilden Klangmix eingebaut. Boilk nannte das Trio aus London die Nummer, ein bandinterner Begriff für Fehler. Die Collage Boilk wurde im Jahr 1969 produziert, erschien aber erst auf der zweiten LP der Band The Polite Force 1970. Die Band selber hieß schlicht Egg. Dave Stewart Keyboards inklusive Mellotron, Clive Brooks Schlagzeug und Mont Campbell Bass und Gesang. Als die 9-minütige Collage Boilk produziert wurde 1969, war das Durchschnittsalter der Bandmitglieder von Egg 18 Jahre. Obwohl in London angesiedelt, wurden sie bald als Teil der sogenannten Canterbury-Szene gehandelt, wegen musikalischer Parallelen zu Bands wie Soft Machine und Co. und weil Dave Stewart ab 1973 mit Caravan-Gründer Richard Sinclair in der Band Hatfield and the North zusammenspielte. Die beiden ersten Platten von Egg wurden vor nicht allzu langer Zeit auf gut klingenden CDs wiederveröffentlicht. 1965 übersiedelte ein Musiker mit zwei Kollegen aus den USA in die Pop-Metropole von Beatlesland. Die drei ließen sich als Brüder vermarkten, waren sie aber nicht und verkauften jede Menge Platten von quasi romantisch großorchestral aufgedonnerten Liebesliedern. 1967 trennten sich ihre Wege, einer von ihnen entdeckte Jacques Brel für sich und später auch das Interesse an Formen und Zusammenklängen, die eher im Bereich zeitgenössischer E-Musik liegen. Gemeint ist natürlich Scott Walker. Vor ziemlich genau einem Jahr erschien sein bisher letztes Werk The Drift, ein Album, an dem er 7 Jahre lang gearbeitet hat. Verstörend und bedrückend sind Vokabeln, die einem vielleicht als erstes einfallen, wenn man die Platte auflegt. Aber selbst wenn man es nur einmal schafft, die Platte konzentriert zu hören, müsste das am Ende eine Bereicherung und Erweiterung des eigenen Horizonts sein. Die einzelnen Nummern der Platte handeln zum Beispiel von der Lynchjustiz an Italiens Diktator Mussolini aus der Sicht seiner geliebten Claretta Petacci, von Milosevic und Karadzic oder von den Attentaten des 9. September im asynchronen Spiegel eines Selbstgesprächs, das Elvis Presley mit seinem totgeborenen Zwillingsbruder Jesse Garon führt. Selbst Native Speakers, also Menschen mit Englisch als Muttersprache, geben zu Protokoll, dass sie ohne Scott Walkers gelegentliche Hinweise keine Ahnung hätten, worauf sich die Songs beziehen. Und selbst dann, so schrieb Ben Williams im New York Magazine, bleibt vieles undurchsichtig. Die nächsten 10 Minuten kommen also von Scott Walkers Album The Drift aus dem Jahr 2006. Q heißt die Nummer, gefeatureter Solist ist der Hornist Derek Watkins. Q bedeutet so viel wie Hinweis oder im Bereich der Musik Einsatz. Der Songtext beginnt folgendermaßen. Was haben die Stadt Seoul und der Sudan gemeinsam? Beide fangen mit S an. Tief wie ein Virus. Both stars for the as a virus. Little Mary, little Mary. From scratchless I ascend. I'm carried by lanterns. Expect I will follow the aerosol patterns. Immunity won't feed our bodies. Won't close in too soon at the tips. Won't feed on the body. That black crocodile on the sandbar can't swallow it and bear it. From the voice flooded scene, plotting to paste, can't swallow it and bear it. And the jigger wraps pits, darkness long. Jigger wraps pits. Bam, bam, bam, bam. Bam, bam, bam, bam. Choose me to shine. Fly. Immunity. mutes lines and corridors. A flugelman moves and his tune rises on the harvest clouds of dust. war eins von drei längeren Stücken von Scott Walkers letztjährigem Album The Drift. Q heißt das Werk. Um kleine musikalische Ewigkeiten geht's heute Nacht in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Die fünf Songs auf Joanna Newsoms zweitem Album sind alle zwischen 7 und 17 Minuten lang. Die Texte sind eher frei fließende Gedichte der längeren Art, etwa wie Edgar Allan Poes Gedicht vom Raben. Ab und zu gibt es Passagen, die refrainartig wiederholt werden. Von gängigen Songstrukturen sind die Stücke allerdings weit entfernt. Das letzte Lied von Joanna Newsoms Album Ease heißt Cosmia. Cosmia ist ein Insekt aus der Familie der Motten. Das Bild der Motte, die am Ende des Liedes zu einem ganz besonderen Licht hingezogen wird und entschwindet, scheint hier auf eine reale Person aus dem Leben der Songschreiberin zu verweisen. Einer der Schicksalsschläge, die Joanna Newsom nach Veröffentlichung des ersten Albums 2004 getroffen hatte, war der Tod eines besonders geliebten Menschen. I miss your precious heart, heißt es so auch gegen Ende des Liedes immer wieder. Eine andere Begebenheit aus Joanna Newsoms Leben taucht ebenfalls in dem Lied Cosmia auf. Gegen Ende ihrer Highschool-Zeit, als sie etwa 18 Jahre alt war, verbrachte sie 3 Tage in Quasi-Meditation an einem Fluss. Außer Wasser und etwas Reis nahm sie nichts zu sich. Nach ihrer Rückkehr waren alle Abwehrmechanismen gegen die Wahrnehmung allen Unglücks auf dieser Welt zusammengebrochen. Wenn sie zum Beispiel in einer Schlagzeile vom Tod eines Mannes bei einem Autounfall las, war ihr Geist sofort angefüllt mit den blutigen Bildern vom gewaltsamen Lebensende dieses Menschen. Joanna Newsom überwand diese Phase und kann längst auch wieder die andere Seite der Existenz auf diesem Planeten erfahren und ausdrücken. Schier überbordende Lebensfreude. Und manchmal beide Seiten in einem Song. Joanna Newsom, Cosmia. Wind on rushes. rose petals, red brown circles. Frame your eyes and stain your knuckles. Bread and water, water in. But though I tried so hard, my little darling, I couldn't keep the night from coming in. And all those lonely nights down by the river brought me bread and water and a kiss in the can. Now in the quiet hour when I am sleeping, I cannot keep the night from coming in. I miss your precious heart. Cosmia, die Schlussnummer von Joanna Newsoms Album Ease. Das Album erschien Ende letzten Jahres. Im Frühjahr dieses Jahres konnte man Joanna Newsom an einigen wenigen Orten die Songs von Ease in Begleitung eines Orchesters spielen und singen hören, in London zum Beispiel. Bei den anderen Tourdaten wurden die Songs mit nur drei Begleitmusikern zelebriert, einer Geigerin, einem Spezialisten für Zupfinstrumente wie Mandoline und einem Perkussionisten. Und auch so klangen die Songs zauberhaft. Eine kleine Kostprobe, wie Joanna Newsom und die kleine Begleitband mit dem epischen Material von Ease umgeht, ist auf einer Mini-CD mit drei Live-Tracks zu hören, die gerade erschienen ist. Zum Schluss dieser Soundcheck-Revue mit kleinen Ewigkeiten eine musikalische Miniatur im Deutschlandfunkprogramm von Eva Jancic Projekt Gustav. Der Beginn ihres Albums rettet die Wale. Ich sage an dieser Stelle schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Michael Frank.